Und ich sprach, hört doch, ihr Häupter Jakobs und ihr Gebieter des Hauses Israel. Ist nicht an euch, das heilige Recht zu kennen? Sie aber lassen das Gute dahinten und ziehen das Böse vor, reißen den Leuten die Haut vom Leibe und das Fleisch von den Knochen. Sie nähren sich von dem Fleische meines Volks, sie ziehen ihnen die Haut vom Leibe und zerbrechen ihnen die Knochen, zerlegen sie wie einen Braten im Topf, wie Fleisch im Kessel. Dann werden sie zu Jahwe schreien, aber er wird sie nicht erhören und wird sein Angesicht vor ihnen verbergen in jener Zeit, dieweil sie schlimme Taten verübt haben. So spricht Jahwe wieder die Propheten, die mein Volk in die Irre geführt haben, die, wenn ihre Zähne zu beißen haben, Heil, rufen, aber gegen den, der ihnen nichts in den Mund gibt, den Krieg erklären. Darum soll euch Nacht ohne Gesichte werden und Finsternis, dass ihr nicht wahrsagen könnt, die Sonne soll den Propheten untergehen, und der Tag sich ihnen verfinstern. Da werden dann die Seher zu Schanden werden, und die Wahrsager sich schämen müssen, sie alle werden ihren Bart verhüllen, denn die göttliche Antwort bleibt aus. Dagegen bin ich mit Kraft erfüllt, nämlich mit dem Geiste Jahwes, und mit Recht und Stärke, um Jakob seinen Abfall kundzutun und Israel seine Sünde. Hört doch dieses, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Gebieter des Hauses Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles gerade krumm macht, die ihr Zion mit Blutvergießen baut und Jerusalem mit Frevel. Seine Häupter sprechen für Geschenke Recht und ihre Priester erteilen Weisung für Lohn, ihre Propheten wahrsagen für Geld und verlassen sich dabei auf Jahwe, indem sie denken, wir haben doch Jahwe in unserer Mitte, uns kann kein Unglück treffen. Darum soll euretwegen Zion zum Feld umgepflügt und Jerusalem ein Trümmerhaufen und der Tempelberg zur bewaldeten Höhe werden.